Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das geheimnisvolle Haus. Das Haus war so klein, dass ich es nicht auf Anhieb fand. Ich rief meine Klientin mit dem Handy an und sie lotste mich zielsicher zwischen hässlichen Bürokomplexen und noch hässlicheren Lagerhallen durch, bis ich vor einem Häuschen landete, das zwar zweistöckig, aber kaum größer war als ein Gartenhaus in einer Schrebergartensiedlung. Die Lage ist grauenhaft und das Haus ist grauenhaft. Aber es ist ein Haus und es gehört mir. Hauptsache, man hat ein Dach über dem Kopf, fließend Wasser, Strom und eine Heizung. Diese dürfen Sie ruhig einschalten. Die Heizung ist defekt. Genauso wie der Kühlschrank. Ich kann Ihnen Mineralwasser oder ein Bier anbieten. Mir wäre es lieber, Sie würden etwas gegen den Durchzug tun. Eine Lungenentzündung kann ich mir nicht leisten. Es sieht immer so, obwohl alle Fenster geschlossen sind. Dann schlage ich vor, dass wir uns woanders unterhalten. Aber das geht nicht. Ich möchte, dass Sie ein paar Tage im Haus verbringen. Und weshalb sollte ich das tun? Weil ich Sie dafür bezahle. Das ist ein gutes Argument. Trotzdem ziehe ich es vor, in meinem Büro zu hungern. Was sind Sie für ein Weichei? Ich dachte, Privatdetektive sind harte Kerle. Das hängt von der Höhe des Honorars ab. 1000 Franken ist es mir wert. Nicht schlecht. Und wie viele Tage soll ich bleiben? Ab 5000 werde ich ein ganz harter Kerl. Ich kann nicht mehr als 1000 bezahlen. Sie müssten zusätzlich eine Elektroheizung, eine Kaffeemaschine und eine Flasche Whisky auftreiben. Gut, ich gehe nachher rasch ins Brockenhaus. Die verkaufen kein Whisky. Aber Heizdecken und Kaffeemaschinen. Heizdecken sind was für Omas auf Kaffeefahrten. Also gut, ein richtiger Elektroheizer. Und was soll ich den ganzen Tag hier tun? Das Haus vor Termiten und Stadtfüchsen bewachen. Sie sollen mir zur Seite stehen. Sie stehen Tag und Nacht. Ist das Bett auch defekt? Dieses Haus wurde mir vor ein paar Jahren geschenkt. Der Besitzer war ein älterer Mann, dem ich jahrelang im Haushalt geholfen habe. Nach seinem Tod kann ich jetzt mit dem Haus machen, was ich will. Aha, und Sie möchten, dass das Haus ein paar schöne Tage mit dem ollen Maloney verbringt. Wollen Sie dabei zusehen? Seit Reimann gestorben ist, fühle ich mich beobachtet. Und immer wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, nicht allein zu sein. Vielleicht versteckt sich ein Eindringling im defekten Kühlschrank. Wer war denn dieser Reimann? Ich weiß fast nichts über ihn. Er lebte sehr zurückgezogen und hat kaum über die Vergangenheit gesprochen. Wie viel ist das Haus wert? Wenig bis nichts. Aber das Grundstück hat seinen Wert. Sie sollten eine Hypothek aufnehmen, dann wohne ich einen Monat hier und danach heirate ich das Haus und Sie werden unsere Trauzeugin. Ich möchte das Haus verkaufen und danach ein Geschäft eröffnen, mich selbstständig machen. Niemand engagiert einen Privatdetektiv, nur weil er sich unwohl fühlt in einem Haus. Gestern war jemand im Haus, als ich kam. Er schlug mir die Tür ins Gesicht und rannte weg. Vielleicht ein Penner, der von Ihnen überrascht wurde. Kann sein. Es ist aber auch möglich, dass ich tatsächlich beobachtet werde. Und dass mit dem Haus etwas nicht stimmt. Sie kramte ein paar Banknoten aus ihrer Handtasche und bedankte sich erleichtert, als ich ihr sagte, dass ich bereit sei, 3 Tage in der Bruchbude zu verbringen. 3 Stunden später kam sie aus dem Brockenhaus zurück. Als ich die Elektroheizung einschaltete, brannte die Sicherung durch. Nachdem 2 weitere Sicherungen verglühten, gab ich es auf und setzte mich in jene Ecke des Hauses, an der es am wenigsten zog. Ich rufe Sie gegen Mitternacht an, ob alles in Ordnung ist. Was denn? Sie lassen mich allein mit all den Hausgeistern und einer Flasche Whisky. Sie können sich auf meine Kosten eine Pizza liefern lassen. Oh, bei so viel Großzügigkeit kommen mir gleich die Tränen. Rufen Sie mich an, falls etwas geschieht? Aber klar doch. Zuerst Sie, dann die Polizei und schließlich noch den Bestatter. Falls Ihnen was zustößt, deckt das meine Haftpflichtversicherung ab. Beruhigend zu wissen. Am besten Sie bleiben unten. Die Treppe ins Obergeschoss ist morsch. Sind Sie bewaffnet? Ich werde die Angreifer mit defekten Sicherungen bewerfen. Ich könnte Ihnen meinen Pfefferspray dalassen. Soll ich damit die Pizza würzen? Pfefferspray ist cool. Seit ich einen dabei habe, fühle ich mich viel sicherer. Ich gehöre zur alten Schule. Deshalb trinke ich mir jetzt ein wenig Mut an und dann dürfen die Geister ruhig kommen. Gut, dann gehe ich jetzt. Sie können ja auf einem Zettel die Telefonnummern Ihrer Angehörigen notieren. Sie zwinkerte mir zu, hob die Hand zum Gruß und ging. Ich machte es mir in dem Haus gemütlich, so gut das ging. Nach 2 Gläsern Whisky fühlte ich mich schon beinahe zu Hause. Ehrlich gesagt rechnete ich nicht damit, dass tatsächlich etwas geschah. Deshalb nickte ich ein und wurde unsanft geweckt. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin der Schacher Seppeli. Und wer sind Sie? Das geht Sie nichts an. Immerhin habe ich die Erlaubnis, hier zu sein. Und ich benötige keine Erlaubnis. Die Bruchbude ist in einem erbärmlichen Zustand. Wie kann man nur hier hausen? Für einen Obdachlosen wäre das hier ein Paradies. Verstehe, Sie sind ein Penner, der sich hier eingeschlichen hat. Egal. Meinetwegen können Sie hier weiterschlafen, solange Sie mich nicht stören. Und wobei soll ich Sie nicht stören? Das geht Sie nichts an. Wir kennen uns kaum und schon wiederholen Sie sich. Wenn Sie vergessen, dass ich hier war, spendiere ich Ihnen eine Flasche vom Feinsten. 2 Flaschen weniger Feines würden es auch tun. Wie konnten Sie es so weit kommen lassen? Sie sehen nicht aus wie jemand, der in seinem Leben keine Wahl hatte. Meine Mutter hat mich auf dem See ausgesetzt. Dort wurde ich von einem Angler gefangen genommen und später in einem Wanderzirkus als sprechender Frosch ausgestellt. Im Fernsehen bot man mir eine Rolle als Wetterfrosch an, doch ich lehnte ab. Und seither krieg ich keine Angebote mehr. Wer sich bemüht, kriegt immer wieder eine neue Chance. Ich bemühe mich herauszufinden, weshalb Sie in dieses Haus eingedrungen sind. Das geht Sie nichts an. Ich gehe jetzt nach oben. Das sollten Sie nicht tun. Sie haben mir nichts vorzuschreiben. Als er wieder unten ankam, war es still im Haus. Sehr still. Ich fühlte ihm den Puls. Er war am Leben, aber nicht bei Bewusstsein. Eine größere Wunde konnte ich nicht ausmachen und er schien auch nichts gebrochen zu haben. Während ich überlegte, ob ich meine Klientin verständigen sollte, hörte ich Schritte hinter mir. Mist, ich dachte, dass das Haus leer steht. Tut es aber nicht. Hier findet jede Nacht eine Party statt. DJ Maloney wird gleich seine Schellackplatten auflegen. Da liegt ein Mann. Keine Ausdauer, kippte schon nach der ersten Begrüßung um. Wir 2 könnten uns eine Pizza bestellen und den Mann ignorieren. Was haben Sie mit dem Mann gemacht? Ist er tot? Er lebt und ich mache nichts mit Männern. Wir 2 hingegen könnten uns auf eine Heizdecke legen und uns prickelnde Worte ins Ohr flüstern. Sie bleiben, wo Sie sind. Stecken Sie die Waffe weg. Sie könnte versehentlich losgehen. Ich kann mit Schusswaffen umgehen. Oh, nicht so laut. Oh, mein Schädel. Ich brauche dringend Aspirin. Sie bleiben ebenfalls, wo Sie sind. Hoppla. Ist das eine Halluzination? Hat mir jemand Drogen gegeben? Die Frau ist echt und die Waffe ebenfalls. Trägt die Frau einen Büstenhalter? Ich werde die Waffe benutzen, wenn Sie mich dazu zwingen. Ich streckte artig die Hände in die Höhe und sie wies mich an, mich auf den Fußboden neben den anderen Mann zu setzen. Dieser beklagte sich über eine schmerzende Schulter und einen ruinierten Anzug, was bei der Frau aber keine Gemütsbewegung auslöste. Die Frau verschwand so schnell, wie sie gekommen war, und auch der verletzte Mann verließ das Haus wenig später. Zurück blieb ein leicht verstörter Privatdetektiv und eine nach wie vor gut gefüllte Flasche Whisky. Gerade als ich mich entschloss, einen Pizzakurier anzurufen, drang erneut jemand ins Haus ein. Hände weg und Waffen in die Höhe! Wer immer da auch ist, geben Sie auf! Hilfe! Ich bin prominent! Lasst mich hier raus! Üble Sache! Maloney! Hält man Sie hier im Haus gefangen? Nicht ganz, aber fast. Sie sollten mit Ihrer Dienstwaffe nicht auf mich zielen. Wie wäre es mit dem scheußlichen Bild da drüben? Uns wurde ein Schusswechsel gemeldet. Auf wen haben Sie geschossen, Maloney? Auf nichts und niemanden. Ich wollte mir gerade eine Pizza bestellen. Dann hält man Sie hier gar nicht fest. Nicht ganz, aber fast. Sagten Sie schon, Maloney, Sie drücken sich aus wie ein Politiker. Wenn Politiker sich ausdrücken, sollte man in Deckung gehen. Sind Sie freiwillig in diesem Haus? Nicht ganz, aber fast. Es reicht, Maloney. Sie verschwenden Steuergelder. Ich habe Besseres zu tun, als mitten in der Nacht Ihrer Mitlebenskrise beizuwohnen. Ich wohne nicht bei und schon gar nicht in einer Krise. Ich beschütze dieses Haus vor bösen Geistern. Das klappte auch ganz gut, bis Sie auftauchten. Und wer hat geschossen? Keine Ahnung, ich war es nicht. Da kommt jemand. Soll ich den Eindringling erschießen? Eindringlinge benutzen keine Schlüssel. Das war früher so, Maloney, aber heute gibt es die Hightech-Kriminalität. Da kann man beliebige Schlüssel im Internet runterladen, aber davon verstehen Sie nichts. Wer immer auch an der Tür ist, Schlüssel weg und Hände in die Höhe! Meine Klientin erschien mit erhobenen Armen und bleichem Gesicht. Es dauerte lange, bis sie dem Polizisten klarmachen konnte, dass sie nicht wünschte, im eigenen Haus von der Polizei erschossen zu werden. Das ist Ihr Haus? Weshalb haben Sie das nicht gleich gesagt? Das habe ich. Sie hätten, bevor Sie die Haustür öffneten, rufen können, das ist mein Haus, ich komme jetzt rein. Mit solch einfachen Verhaltensregeln könnte man die Arbeit der Polizei erleichtern. Die Arbeit der Polizei würde erleichtert, wenn Sie endlich in Pension gehen würden. Das geht nicht, Maloney. Das flexible Rentenalter macht auch vor der Polizei nicht halt. Wir sind bereits dabei, einige Nachwuchskräfte aus den Pflegeheimen zu rekrutieren. Erfahrung ist wieder gefragt. Was ist eigentlich los? Wurde eingebrochen? Ein Schusswechsel. Leider wurde der Privatdetektiv verfehlt. Man hat auf Sie geschossen? Alles halb so wild. Früher kam das täglich vor, da zischten die Kugeln nur so um meine Ohren. Das ist wieder typisch. Kaum ist eine Frau im Raum, müssen Sie angeben. Sie sind in der Pubertät stehen geblieben. Das nennt man das Angebersyndrom. Ich habe ein Buch gelesen. Das überrascht mich leider nicht. Ich bin völlig erledigt. Kann mir bitte jemand sagen, was vorgefallen ist? Maloney, wer hat auf Sie geschossen? Genau genommen niemand. Eigentlich war der Abend todlangweilig. Nicht mal der Pizzakurier schaute vorbei. Kein Schuss, keine Leiche. Da kann ich ja wieder gehen. Nur zu Hause wartet sicher ein neues Buch auf Sie. Ich weiß, meine Freizeit sinnvoll zu nutzen. Ich muss meine Nächte nicht in solchen Bruchboden mit zwielichtigen Gestalten verbringen. Ich bin weder zwielichtig noch eine Gestalt. Und ich will jetzt endlich eine Pizza bestellen. Um diese Zeit liefert niemand mehr eine Pizza. Ich kann Ihnen aber eine Kohlsuppe aufwärmen. Damit habe ich 5 Kilo abgenommen. Ich will aber nicht abnehmen. Zudem funktioniert der Herd nicht. Die Frau meint es nur gut mit Ihnen, Maloney. Ständiger Alkoholkonsum führt zu Übergewicht. Darauf genehme ich mir einen Schluck. Aber erst nachdem Sie mir erzählt haben, was heute Nacht vorgefallen ist. Sie setzte sich neben mich und der Polizist hörte ebenfalls gespannt zu. Ich erzählte eine herzergreifende Geschichte, an der nichts stimmte und die auch nichts mit dem Haus und der Nacht zu tun hatte. Als der Polizist endlich gegangen war, schlief meine Klientin. Und die Kohlsuppe war immer noch kalt. Früh am Morgen ging meine Klientin arbeiten und ich freute mich auf ein paar geruhsame Stunden in der Früh. Sie sind ja immer noch hier. In meinem Alter ist man nicht mehr so mobil. Zudem gefällt es mir, von schönen Frauen überfallen zu werden. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich dachte, dass das Haus leer steht. Ich bin der Wächter dieses Hauses. Sie bewachen das Haus? Mhm. Aber weshalb? Das fragen Sie mich. Seit gestern drangen bereits 3-mal fremde Menschen in dieses Haus ein. Ich habe meine Gründe. Wunderbar, wunderbar. Dann erzählen Sie mir Ihre Gründe und danach trinken wir zusammen eine Tasse kalten Kaffee. Wer war der andere Mann? Und wo steckt er jetzt? Er war genauso gesprächig wie Sie. Sie sollten sich zusammentun und wortlos glücklich werden. Ich möchte mich im Haus umsehen. Möchten Sie es kaufen? Warum nicht? Weil niemand ein solches Haus kauft. Es ist baufällig. Ich möchte mich trotzdem umsehen. Und wenn ich Sie daran hindere, erschießen Sie mich? Nein, ich kann mit einer Waffe umgehen. Ich weiß, wie ich jemand verletzen kann, ohne dass es für ihn gefährlich wird. Aber schmerzhaft wird es auf alle Fälle. Lassen Sie Ihre Waffe stecken. Schauen Sie sich um, aber ich bleibe hier und beobachte Sie. Gut. Und falls der andere kommt, überwältigen Sie ihn ein zweites Mal. Sie schaute sich tatsächlich um, öffnete unzählige Schubladen, durchwühlte Papiere und ging dabei so zielstrebig ans Werk, als ob sie genau wüsste, wonach sie suchte. Gerade als sie sich enttäuscht abwandte, hörte ich ein ziemlich unangenehmes Geräusch. Was ist? Schauen Sie nach, da kommt jemand durch ein Fenster ins Haus. Vielleicht ist das jetzt gerade in. Wenn Sie nicht sofort die Waffe wegstecken, rufe ich die Polizei. Das ist der Typ von gestern. Wir sollten zusammen in aller Ruhe frühstücken. Sie haben in diesem Haus nichts zu suchen. Und ob ich das habe. Aber was ist mit Ihnen? Dieses Haus gehörte meinem Vater. Das hört sich irgendwie nach Seifenoper an. Kann es sein, dass Sie beide bei der Geburt getrennt wurden und in Wirklichkeit 2 Eisbären sind? Was reden Sie da? Sie wollen Reimanns Sohn sein? Die Geburtsurkunde habe ich nicht dabei. Aber Sie werden hier im Haus Fotos von mir finden. Das wird ja immer besser. Ich setze mich jetzt hin, trinke Kaffee und Sie beide machen weiter. Das ist besser als Fernsehen. Mein Name ist Frank Reimann, Sohn von Georg Reimann. Selig. Nadja Horny, Tochter von Klaus Horny. Auch selig? Das würde ich gerne herausfinden. Hier im Haus? Hier im Haus. Mein Vater verschwand vor 20 Jahren spurlos. Damals war er mit Georg Reimann auf Einbruchtour. Oh, die beiden Herren Väter waren Einbrecher. Ich konnte ihm das nie verzeihen. Wissen Sie, was es heißt, als Sohn eines Verbrechers aufzuwachsen? Die Geschichte begann langsam aber sicher interessant zu werden. Nachdem wir uns ein wenig näher gekommen waren, lud ich die beiden Kinder von Verbrechern zu einem herzhaften Frühstück ein. Als ich am Nachmittag zurück in das Haus kam, roch es nach verbrannten Essensresten. Doch als ich in der Küche nachschaute, fand ich keine Pfanne auf dem Herd. Dafür loderte ein Feuer in einer winzigen Abstellkammer. Offenbar war in meiner Abwesenheit bereits wieder jemand in das Haus eingedrungen. Verschwinden Sie. In wenigen Minuten steht das Haus in Vollbrand. Weil Sie es angezündet haben. Ich habe Rauch gesehen und bin in das Haus eingedrungen. Aber das ist hoffnungslos. Das Feuer wird sich explosionsartig ausbreiten. Haben Sie die Feuerwehr verständigt? Ja, klar. Aber jetzt nicht wie raus. Wir sollten versuchen, das Feuer zu löschen. Noch brennt es nur in der kleinen Kammer und da stehen keine Möbel. Sind Sie lebensmüde? Frau Büchis Haftpflichtversicherung schützt mich vor Feuer, Wasser und anderen Urgewalten. Wir müssen weg hier. Da drüben steht ein Kanister mit Benzin. Tatsächlich? Ja. Ja, und weshalb steht er da? Sie könnten ihn wegnehmen. Das geht nicht. Es ist bereits zu heiß. Los, weg hier. Er zog mich zur Tür und ich leistete nur geringen Widerstand, da die Rauchentwicklung immer bedenklicher wurde und erste Flammen die Holztür des Zimmers hochzimmelten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits im Vollbrand. Und Dutzende von Schaulustigen verfolgten das Spektakel. Üble Sache mal kam und ich die Adresse nicht über Funk kam und ich die Adresse hörte, sah ich schon die Schlagzeile vor mir, verwahrloster Privatdetektiv, fackelt im Vollrausch das Haus seiner Klientin ab. So schnell wird mich die Polizei nicht los. Ich gehe dann. Muss zur Arbeit. Sie bleiben hier, bis Sie verhaftet werden. Ich soll verhaftet werden? Warum? Wegen zu viel Zivilcourage? Dann lassen Sie mich los. Das werde ich nicht tun. Wer ist das und weshalb sollte ich ihn verhaften? Er behauptet, dass er versuchte, das Feuer zu löschen. Ich aber glaube, dass er das Feuer gelegt hat. Brandstiftung? Ja. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Vermutlich wollte Ihre Klientin die Versicherung kassieren. Ich habe mich erkundigt, Maloney. Sie haben ein Buch gelesen. Akten, Maloney. Dieses Haus gehörte Georg Reimann. Ein notorischer Krimineller, Einbrüche, Überfälle, Bankraub. Er saß insgesamt 15 Jahre hinter Gittern. Und dieses Haus soll eine Schaltzentrale der Rucksackräuber gewesen sein. Rucksackräuber? Hat die Bande Wandervögel überfallen? Die Räuber hatten Rucksäcke dabei, in die sie das Diebesgut steckten. Na, wenn sie mich nicht gehen lassen, dann verliere ich meinen Job. Sind Sie professioneller Brandstifter? Für welche Partei arbeiten Sie? Was für eine Partei? Das ist hochinteressant, ich habe ein Buch gelesen. Also doch! Politik und Brandstiftung sind miteinander verwandt. Die meisten Politiker sind auch Brandstifter. Und wenn es brennt, sind Sie als Erste vor Ort und versuchen, den Brand zu löschen, den Sie selber verursacht haben. Das ist wie bei der Feuerwehr. Da hat es auch immer wieder Leute, die zuerst zündeln und dann löschen. Ich bin kein Politiker und ich bin auch kein Brandstifter. Ersteres ist irrelevant und Letzteres wird sich beweisen lassen. Ich aber glaube, dass die Polizei eindeutig Spuren finden wird, die auf eine Brandstiftung hinweisen. In dem Buch steht, dass man Politiker löschen sollte, bevor die Flammen zu rauchen beginnen. So ist das mit dem Nichtraucherschutz. Jetzt qualmen auch schon die Flammen. Die These ist ein wenig kompliziert. Ich werde das Buch noch einmal lesen. Danach ist man immer schlauer. Man sollte Bücher immer zweimal lesen. Einmal von vorne und einmal von hinten? Brandstiftung hat fast immer eine sexuelle Komponente. Der Zusammenhang zur Politik ist mir im Moment entfallen, aber es hat etwas mit dem Zündeln zu tun. Bitte lassen Sie mich los. Ich muss zur Arbeit. Wenn ich diesen Job verliere, dann kann ich mich erschießen. Mit meinem Fuhrstrafenregister finde ich keine andere Stelle. Sie sind vorbestraft. Das ist hochinteressant. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Sehen Sie? Typische Vorurteile. Der Mann sank resigniert zusammen, doch als ich ihn einen Moment losließ, nutzte er die Gunst des Augenblicks und rappelte sich auf und rannte weg. Der Polizist ließ sofort eine Großfahndung einleiten. Stunden später stand ich zusammen mit meiner Klientin und den beiden Kindern von Verbrechern vor der Brandruine. Vielleicht ist es besser so. Viel wert war das Haus sowieso nicht. Jetzt werde ich finden, was mit meinem Vater geschah. Und ich werde nie herausfinden, ob mein Vater mir etwas hinterlassen hat. Sie vermuteten, dass er im Haus Geld versteckt hat. Er tat immer so geheimnisvoll, sagte, dass im Haus etwas Wichtiges verborgen sei und er deshalb nie verkaufen würde. Ich dachte, Sie hätten keinen Kontakt zu Ihrem Vater gehabt. Das habe ich auch nicht. Aber ich habe seine Bekannten befragt. Mich haben Sie nicht befragt. In dem Haus hätte ich garantiert Hinweise auf meinen verschwundenen Vater gefunden. Jetzt werde ich bis an mein Lebensende im Ungewissen verbringen. Das ist hart. Sie sollten vorwärts schauen und mit mir essen gehen. Sie geht mit mir essen. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, unsere Väter. Ich habe uns deshalb zu einer Paartherapie angemeldet. Eine Paartherapie? Sind Sie zusammen? Das wusste ich nicht. Wir sind auch nicht zusammen. Das wird schon noch. Mein Therapeut ist erstklassig. Er hat mich von meiner Büstenhalterphobie befreit. Du hattest eine Büstenhalterphobie? Darüber rede ich nicht gern, aber ich habe es im Griff. Ich muss einfach die Augen schließen, wenn du... Naja, also, falls unsere gemeinsame Therapie erfolgreich verläuft. Was ist denn jetzt los? Die kommen doch nur mit Blaulicht, wenn es gefährlich wird. Tatsächlich stürmten mehrere Polizisten auf das Gelände. Und einem Mann in Handschellen wurde aus einem anderen Wagen geholfen. Stolz präsentierte der Polizist seine Beute. Meine Klientin wandte sich ab, das neu formierte Paar blieb stehen und Herr Reimann starrte auf den verhafteten Mann. Ich kenne den Mann. Das ist Sauter, einer der drei Rucksackräuber. Der Mann hat die Brandstiftung gestanden. Meloni war wie immer schneller als die Polizei erlaubt. Ich gebe auf. Ich kriege sowieso nie mehr einen Job. Im Gefängnis kann ich wenigstens in der Schreinerei arbeiten, obwohl ich eigentlich gelernter Maurer bin. Aber heutzutage muss man flexibel sein, gerade in der Berufswelt. Er hat das Haus angezündet? Aber warum? In der Brandruine wurden die sterblichen Überreste eines Mannes gefunden. Ein Toter? Oh mein Gott, ist es mein Vater? Die Leiche lag hinter einer Mauer, die nachträglich errichtet wurde. Man hat meinen Vater bei lebendigem Leib eingemauert. Er war tot. Es gab einen Streit. War mein Vater auch in den Streit verwickelt? Hat er den Mann getötet? Das könnte meine Büstenhalterphobie erklären. Sie leiden an einer Phobie? Das ist nicht ungewöhnlich. Daran ist die Klimaverschiebung schuld. Zu viel CO2 in der Atmosphäre führt zu geistigen Störungen und Haarausfall. Verschonen Sie uns mit Ihrem angelesenen Unwissen. Damit der Fall endlich entwirrt wird, sollten wir die Fakten aneinanderreihen. Mein Vater und der Vater von Frau Horny. Und ich. Die drei waren die Rucksackräuberbande. Und in diesem Haus kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf einer der drei Rucksäcke eingemauert wurde. Bei einem Überfall wurde ein Mann angeschossen. Horny wollte sich der Polizei stellen. Reimann wollte, dass ich die Tatwaffe in seinem Haus einmaure. Die beiden prügelten sich, Horny stürzte und brach sich das Genick. Da beschlossen wir, dass wir die Tatwaffe und Horny einmauern. Und weshalb zündeten Sie das Haus an? Seit einigen Jahren habe ich Albträume. Ich sehe Horny, der an der Mauer kratzt und raus möchte. Grauenhaft. Reimann war das egal. Der schlief sogar neben der Wand. Was für ein Kerl. Dein Vater schlief die ganzen Jahre neben der Leiche meines Vaters? Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht ist er gar nicht mein Vater. Ich bin nämlich total anders. Frag meinen Therapeuten. Sie sollten das mit der Paartherapie noch einmal überdenken. Ich habe nichts gegen Büstenhalter einzuwenden. Schluss jetzt! Ich fasse zusammen. Die drei Rucksäcke schossen auf eine Mauer und als diese einstürzte, wurde einer der Männer durch einen Genickschuss getötet. Danach schlief der andere neben ihm ein, bis ein Brandstifter einen Büstenhalter anzündete. Ich könnte für Sie auch einen Termin bei meinem Therapeuten vereinbaren. Frau Horny ging nicht mit mir essen und sie ging auch nicht mit Reimann Junior in die Paartherapie. Dafür wanderte Dominik Sauter in den Knast und ich in mein Büro. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Das geheimnisvolle Haus.